verstehn. Doch was noch nie sich traf, danach trachtet mein Sinn. Eines höre, und tut ein Held, ihr ledig göttlichen Schutzes, sich löse vom Göttergesetz. So taugt ihr zu wirken die Tat, die wie Not sie den Göttern, dem Gott, doch zu wirken verwirrt. Mit tiefem Sinne willst du mich täuschen, was Heeres sollten Helden nie wirken, das